Okay, wir würden jetzt loslegen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen vom Gleichstellungsreferat unserer Reihe Feministische Theorie im Frühling zu mittlerweile unserem dritten Vortrag, heute mit Andrea Truhmann. Dieser Vortrag wird finanziert von COCONT, von der Koordinierungs- und Kontaktstelle des Jenaer Stadtprogramms gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz. Danke dafür. Bevor wir loslegen, haben wir noch eine ganz kurze Stellungnahme des Gleichstellungsreferats zur aktuellen Situation in der Türkei, wo euch Kübra die kurz vorlesen würde. Und dann fangen wir mit dem Vortrag an. Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich. Vor 3 Tagen haben Istanbuler Bürgerinnen den Stadtpark Gezi in der Istanbuler Innenstadt besetzt. Sie wollten den Abriss des Parks und die Errichtung eines Einkaufszentrums verhindern. Bereits am Dienstagabend gab es gewaltsame Ausschreitungen der Polizei gegen die Demonstrantinnen. Die Lage beruhigte sich jedoch wieder. Am frühen Donnerstagmorgen wurden seltene Demonstrantinnen mit massiver Polizeigewalt aus ihren Zelten vertrieben. Die Zelte wurden verbrannt. Immer mehr Bürgerinnen fanden sich im Park zusammen. Heute kamen Wasserwerfer und Tränengasbomben zum Einsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden bisher 20 Personen verletzt. Es gibt einen Toten. Eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr. Im Internet gibt es Fotos und Videos des polizeilichen Vorgehens. Demonstrantinnen und Journalistinnen beschreiben das Vorgehen der Polizei als extrem gewaltvoll. Die Regierung kündigt an, weiterhin auf Repression zu setzen, leugnet jedoch, dass es unangemessene Polizeigewalt gäbe. Viele Organisationen empfehlen Unterstützerinnen der Demonstrantinnen und der Opfer der Polizeigewalt in den örtlichen Botschaften anzurufen und die aktuelle Lage zu thematisieren. Es gibt heute auch in Berlin und in Köln eine Solidarisierungsdemo um 20 Uhr. Das Gleichstellungsreferat solidarisiert sich mit allen Opfern polizeilicher und staatlicher Repression. Danke. Ja, wenn die Technik jetzt gleich mitmacht, startet Andrea Truhmann jetzt gleich. Ihr kennt sie vielleicht, sie ist die Autorin des Bandes Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus in der Theorie-Org-Reihe. Wir sind auch auf sie aufmerksam geworden anhand von verschiedenen Artikeln, die sie in der Phase 2, Outside the Box und so weiter veröffentlicht hat. Und ich denke, in die Richtung wird auch heute das Thema gehen, Abwertung von Passivität im Kapitalismus und was das mit dem Hass auf Frauen und Schwulen zu tun hat. Das erfahren wir jetzt von dir, denke ich. Genau, der Ablauf ist, der Vortrag wird ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde dauern, dann würden wir eine 10-minütige Pause machen und dann noch diskutieren. Und insgesamt wird es dann maximal 2 Stunden gehen. Ja, kurz auch noch Werbung einer eigenen Sache. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Das ist die Scherbentheorie, heißt das. Das ist kursiert auch im Internet. Ist eine Reflexion auf die aktuelle linksradikale Szene, hauptsächlich in Berlin, aber wahrscheinlich ist das nicht komplett anders wie woanders. Ja, könntet ihr euch danach mitnehmen, wenn ihr möchtet. Jetzt fange ich erstmal an, es geht um Homophobie und was hat Homophobie mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, mit der Subjektstruktur in der bürgerlichen Gesellschaft. Und wir müssen als Einstimmung und auch weil ich dann genau darauf eben Bezug nehmen will, habe ich ein paar Ausschnitte aus einer Doku, die vor ein paar Jahren im Fernsehen lief, und zwar seht ihr schon, der Tabubruch, der neue Weg von der Homosexualität im Fußball. Und da geht es zum einen darum, dass der Fußball eben einer der gesellschaftlichen Bereiche ist, wo Homosexualität komplett verpönt ist, gar nicht geht. Es gibt bis heute eben keinen, in der Bundesliga keinen geouteten Homosexuellen. Wird auch immer abgeraten, das zu tun, weil zu gefährlich. Auch selbst im Frauenfußball, wo es vielleicht offenes Geheimnis ist, dass die viele Frauen in der Fußballnationalmannschaft in Deutschland lesbisch sind, auch da gab es bisher noch kein Outing. Also es ist quasi so der Bereich, wo es so gar nicht geht, und genau damit wollte ich dann irgendwie anfangen. Der erste ist der Fußball feiert seine Helden und seine leuchtenden Momente. Woche für Woche verzaubert er Millionen. Er gibt sich modern und bietet doch keinen Platz für jeden. Vor rund einem Jahr stellten wir die Frage nach dem großen Tabu, Homosexualität im Fußball. Und wir bekamen sehr unterschiedliche Reaktionen. Nach wie vor gibt es kein Coming-out eines deutschen Profis. Und wir fanden heraus, dass das auch noch nicht wirklich empfehlenswert wäre. In einem Sport, in dem die Emotionen so unkontrolliert hochkochen. Und in einer Gesellschaft, die noch nicht so tolerant ist, wie sie oft dargestellt wird. Immerhin hat DFB-Präsident Theo Zwanziger das Thema zur Chefsache gemacht und offen bekannt, dass er ein Coming-out unterstützen würde. Aus freien Stücken und unter Berufung auf die Grundsätze des Deutschen Fußballbundes jemand dies tut, dann kann ich Ihnen nur sagen, würde ich, weil ich das immer noch als eine Position sehe, die im Fußball auch weiter vermittelt werden muss, würden mir helfen. Also wenn mein Zeitplan das hergibt, und ich würde es wahrscheinlich möglich machen, würde ich ihn sofort bei mir ermahnen, um auch deutlich zu machen, zu sagen, jawohl, wir sind Freunde. Für die bundesweite Schlagzeile sorgte Christoph Daum in unserer ersten Dokumentation 2008 mit seinem Hinweis auf den Jugendfußball. Ich hätte da wirklich meine Bedenken, wenn dort von Herrn Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde, wie gesagt, den Schutz der Kinder über jegliche Liberalisierung stellen. Daums Aussage verursachte nicht nur einen großen Medienwirbel. Fans probten in der homosexuellen Hochburg Köln den Aufstand. Empörung gab es auch in der Politik, von der FDP bis zu den Grünen. Also was der Daum da sagt, ist Vorurteil pur, Homosexualität mit Übergriffe auf Kinder gleichzusetzen. Und dieser Daum muss das zurücknehmen und sich dafür entschuldigen. Anders kriegt man das nicht mehr aus der Welt. Doch was hätte ein schwuler Profi in Deutschlands Fußballstadien zu befürchten? In einer großen Fanumfrage versuchten wir ein Stimmungsbild zu erhalten. Wie würdest du als Fan des FC Erzgebirge Aue reagieren, wenn es herausstellen würde, dass ein Spieler im Verein sich als schwul outen würde? Was schwul outen? Das ist ja auch schlimm. Warum? Ja, weil Schwule spielen kein Fußball. Würde ich nicht akzeptieren wollen. Weil ich gegen solche Leute was habe. Ich denke, es sind immer dieselben Leute, die ein Problem haben. Und da man den Fußball eben hier und da vielleicht auch Leute haben, die, sag ich mal, nicht nur Schwule, sondern generell angucken, eben Scheiße finden, dann haben die eben auch Probleme damit. Es ist nicht ganz so das Schlimme, aber für Cottbus wäre es vielleicht das Problem. Weil Fans, die sind halt ein bisschen anders als normale Vereine. Das sind eben eine seine Sache, ja, und mit dem muss man heutzutage einfach frei umgehen. Und der muss nicht kommen, der gehört nicht zu den richtigen Fans. Eheschließungen akzeptiert. Aber es widert mich an, über so etwas. Die sind im Moment noch da sind, glaube ich, dass man im Moment eher dafür werben muss, dass man eine Entwicklung ausgelöst. Ich denke, dass es wahrscheinlich für sehr viel Aufregung sorgen würde. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei uns eine in der Dusche die Seife aufheben würde, wenn einer wohnliegen würde. Die Umstände, die sind im Moment noch da sind, glaube ich, dass man im Moment eher dafür werben muss, dass man offener anderen Lebenseinstellungen gegenüber ist und die auch akzeptiert. Ich denke mal, wir müssen einfach Vorbild genug sein und da vorangehen, dass im Endeffekt jeder Mensch gleich ist, egal ob er aus schwul, lesbisch oder sonst irgendwas, aber wer eine andere Hautfarbe hat. Irgendwer hat ja mal gesagt, jeder Elfte ist schwul im Fußball. Vielleicht trifft das auch zu. Ich meine, bei so vielen männlichen Sportlern wäre schon eh sehr unwahrscheinlich, wenn es da keine gäbe. Fand in Köln die Auslosung des Come-Together Cups statt, dem größten schwul-lesbisch organisierten Fußballturnier in Deutschland. Der Initiator Andreas Stiele ist auch der Gründer des Kölner Fanclubs Andersrum Rotwies. Und so kam es, dass sich für die Ziehung der Spielpaarungen kein geringerer als Christoph Daum angeboten hatte. Eine Art Wiedergutmachung für seine fragwürdige Aussage des Vorjahrs. Da wird es, glaube ich, sehr deutlich, wie sehr wir dort aufgefordert sind, gegen jegliche Bestrebung, die eben da gleichgeschlechtlich ausgeprägt ist, vorzugehen. Ich hätte da wirklich meine Bedenken, wenn dort von Herrn Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde, wie gesagt, den Schutz der Kinder über jegliche Liberalisierung stellen. Für dieses deutliche Statement aus unserer ersten Dokumentation hatte sich Daum bereits im Sommer 2008 beim Fanclub Andersrum Rotwies entschuldigt. Hätte die heftige Kritik, die seine Aussage ausgelöst hatte, auch für gerechtfertigt? Also wie ich interpretiert worden bin, 100% gerechtfertigt. Wenn man das, was mir eigentlich nie in den Sinn gekommen ist, auf diese Art und Weise interpretieren würde, dass ich Homosexuelle mit Pädophilen irgendwo in Verbindung bringe, dann würde ich mich auch dagegen wehren. Das ist in der Aussage, als ich die gemacht habe, also nicht in den Entferntesten in den Kopf gekommen. Allerdings stellt sich dann die Frage, was genau er mit seinen Worten ausdrücken wollte. Denn eigentlich waren seine Bedenken ja nicht zu missverstehen. Man spürt, dass Daum beweisen möchte, dass er wirklich keine Berührungsängste mit Homosexuellen hat. Und doch unterläuft ihm immer wieder die gleiche falsche Assoziation. Ich bin für jegliche Form der Liberalisierung. Nur, wie gesagt, ist es ja immer mit den Freiheiten so. Jeder hat ja einen gewissen Freiheits- und Schutzanspruch und muss entsprechend immer wieder für mich mit berücksichtigt werden. Daum wird zum Exempel für uralte Klischees und verhält sich dabei durchaus zwiespältig. Er präsentiert sich modern und weltoffen und bringt Homosexualität doch immer wieder unwillkürlich mit einer Gefährdung in Verbindung. Ich bin eben der Meinung, dass er schon versteht, dass Minderheiten einen schweren Stand haben. Und ich glaube, ich habe ihm sehr klar abgenommen, dass er uns unterstützen will. Ob er da wirklich immer die richtigen Ansätze und sich politisch hundertprozentig da korrekt verhält, das sehe ich natürlich auch, dass er das nicht macht, dass da sicherlich die ein oder anderen falschen Überlegungen immer noch eine Rolle mitspielen. Aber er ist absolut gutwillig und er ist sehr aufrichtig gewesen. Bei einer Nachfrage zu einem weiterführenden Engagement wird aber auch deutlich, dass Daum sich mit der Diplomatie in der Sache einfach schwer tut. Ich habe mich eigentlich genügend da eingebracht, weil ich war ja jetzt der absolute Antipol. Ich konnte weg und jeder konnte sich mit mir in die Medien dringen, konnte gegen mich vorgehen. Ich habe eigentlich dieser homosexuellen Bewegung einen riesen Dienst eigentlich erwiesen. Der mir überhaupt in den Sinn gekommen ist, diesen Gegenpol eingenommen habe. Also sowohl Herr Beck als auch viele andere sind mir sehr dankbar, dass ich diese unglückliche Rolle eingenommen habe. Also mehr helfen als wieder bei mir durch diese Interpretation, die ich, wie gesagt, nicht im Sinn hatte, der Fall wäre, war mehr helfen, glaube ich, kann man gar nicht mehr. Für die Veranstaltung des Come-Together Cups stand der. Jetzt kommt der letzte aus. Ist auch nicht so lang. Der Zeit vor 1945. Das ein Wort, der so nah bei den Menschen und so tief in den Menschenmassen verankert ist, eine gesellschaftliche und politische Rolle spielen muss. Tanja Walter-Ahrens ist eine von Deutschlands führenden Aktivisten im Kampf gegen Homophobie im Fußball. Und auch Philipp Lahms klare Position findet mittlerweile Nachahmer. Er war der erste deutsche Spieler, der seine Meinung so deutlich vertreten hat. insgesamt in unserer Gesellschaft sollte jeder mit dem Thema offener umgehen. Einfach. Jeder ist ein Mensch und jeder hat seine Vorlieben. Und ich hoffe, dass ich doch den jüngeren Leuten auch zeigen kann, dass man mit dem Thema offen umgehen kann. Ich habe mich beim Philipp Lahm nochmal bedankt dafür. Conny Wittmann ist sich sicher, dass nur durch offene Gespräche und Begegnungen Vorurteile abgebaut werden. Und auch getroffen. Ein Vereinspräsident schüttelt ganz viele Hände. Das Erste, worauf geachtet wird bei einem Schwulen, ist, hat er einen festen Händedruck oder nicht? Oder kann man mit dem vernünftig reden? Und in dem Moment, wo es eine Begegnung gibt, werden die betroffenen Herren alle feststellen, das sind alles ganz normale Menschen, mit denen man ganz vernünftig reden kann. Und dann ändern sich auch Einstellungen. In einer Zeit, in der sich die Stimmung zu verändern scheint, nehmen offenbar auch Schwule Profi. Ja, das erstmal dazu. Also Conny Lippmann, der mit der letzten Aussage, der ist übrigens, der lebt offen schwul, das ist der Präsident von St. Pauli. Ja. Nicht mehr. Nicht mehr? Okay, damals gewesen. Ja, also was so deutlich wird in der Dokumentation, ist ja eigentlich das, also was man erwarten kann als Homosexueller, ist, das Allerhöchste ist Toleranz, was man erwarten kann. Also es gibt eigentlich, ist relativ klar, es gibt zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Das sind irgendwie die Heterosexuellen und die Homosexuellen. Die haben irgendwie, die können so zusammen spielen und es mag Fußball spielen, wenn, also ne, könnte zumindest sein, meinen zumindest manche von denen, andere ja wiederum gar nicht. Aber die für Toleranz sind, gehen ja auch davon aus, dass es zumindest zwei verschiedene Menschentypen gibt. Und genau, und man kann höchstens tolerant sein. Und das ist ja jetzt hier dann in dann, Theo Zwanziger oder Philipp Lahm oder auch noch einige andere. Ne? Ja, was aber dabei etwas kurz kommt, ist natürlich das, dass man ja vielleicht diese Toleranz, die es da geben könnte, dass das auch was ist, was mit einem selber zu tun hat. Darum geht es eigentlich nie. Also, dass man vielleicht selber auch homosexuell sein könnte, dass man homosexuelles Begehren hätte, das ist eigentlich selten Thema. Oder es ist überhaupt gar kein Thema, davon geht man einfach nicht aus. Ja, die Schwulen sind hier eine Minderheit, die man tolerant gegenübertreten könnte. Also es ist keine Homosexualität, es ist eine Identitätskategorie. Es gibt eben das eine oder das andere und dann ist es einem mehr oder weniger egal, was sie für eine Lebenseinstellung haben. Gerade im Fußball würde ich aber sagen, ist genau dieses, auf diese festen Identitäten zu gehen, noch unglaubwürdiger als es sonst überhaupt ist. Ne? Das ist Fußball ist genau das und jetzt mal um die These vielleicht auch vorwegzunehmen, dass deswegen da Homosexualität auch nicht vorkommen darf, weil das eben ein Sport ist, der ganz schön viel mit Homoerotik zu tun hat. Ne? Auch wenn sie sich alle als sehr heterosexuell irgendwie geben, ist das was, wo man sich berühren darf. Da ist es mal erlaubt. Ne? Wenn ihr die Jubelszenen, die kamen ja auch davor, es ist eine Möglichkeit, sich zu umarmen, irgendwie diese Knäule immer wieder zu bilden und sowas. Also es ist einer der wenigen Orte in der Gesellschaft, wo es überhaupt möglich ist, dass Männer diese Form von Austausch irgendwie haben können. Auch finde ich ja erstaunlich, obwohl das ja eigentlich so quasi der Männersport irgendwie schlechthin sein könnte und das ja auch häufiger gesagt wurde, auch in der Doku als Hinweis, naja, Fußball ist eben so männlich, da kann man keine Schwulen gebrauchen, ist das andererseits ja schon auch der Sport, wo ich finde, tatsächlich noch eher Männer tatsächlich noch lange Haare haben, dass sie mit diesen Bändchen zurückhalten und so weiter. Also das ist eher, was ist, wo es tatsächlich auch eher so, zumindest mit der Weide im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen, auch so das Styling irgendwie weiblicher sein kann zumindest. Ja, und natürlich ist es auch erstmal ein Ort, wo Frauen ausgeschlossen sind, ne, was sehr geschlechtsspezifisch, wo es eben keine Vermischung gibt, natürlich bei den Fans dann schon, aber bei den Spielern dann natürlich nicht. Ja, aber dann ist es natürlich jenseits davon, dass vielleicht da die mit der Homoerotik nicht so weit entfernt ist, ist es natürlich auch auf eine Art der Sport, wo eben so Trübdynamiken nochmal besonders eben hervorbrechen und genau wo das ja auch gewünscht ist, dass man da mal Gefühle zeigen kann und da Gefühle auslebt, die woanders nicht gelebt werden können. Deswegen finde ich es auch nicht so weit entfernt, dass da quasi so rassistische, antisemitische, homophobe Geschichten eher ans Tragen kommen und das ist das Einzige, was man halt dagegen anbringen kann, und das ist ja schon mal was, ist eben dieses Tabu aufzusetzen. Und das ist natürlich auch schon was, was ich auch jetzt nicht sagen würde, dass man das nicht machen sollte, sondern natürlich, das ist lebensnotwendig. Ne? Das Tabu, dass es eben, dass man eben tatsächlich Homophobie, wenn man sie trifft, genau dann eben wie Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit im Fußball, dass man das natürlich bekämpfen muss und dass der TO20er natürlich jetzt auch ganz gute Dinge macht. Ne? Das ist, finde ich schon auch. Ja, und wenn klar wird, was meine These ist, wo sowas noch hervorscheinen kann, dass wir das doch mit so einer Homoerotik zu tun haben, ist natürlich in verdrängter Form. Die sind natürlich nicht offen homosexuell, die würden natürlich alle sagen, sie sind es nicht. Die verdrängte Variante darf aber dann eben nur in Ängsten sich ausdrücken, also eben bei diesem Typen, der das mit der Dusche meinte, so, dann würde ja niemand mehr sich irgendwie bücken. Das kann man dann, also dann komme ich später nochmal hinzu, dass es eben auch verdrängte Wünsche als verdrängter Wunsch verstanden werden kann. Und dieses mit der Dusche kommt tatsächlich relativ oft. Das ist irgendwie tatsächlich der Standardspruch, kommt in der Doku auch irgendwie 10-mal. Und ich habe nichts gegen Schwule, aber sie dürfen mich nicht anfassen. Ne? Das ist natürlich auch das, was ständig kommt. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kann man dagegen angehen, also gegen diese Homophobie, wenn wir das da mit unterdrückten Triebdynamiken zu tun haben, die dann an dieser Stelle eben zum Ausdruck kommen. Wie schon gesagt, man kann es höchstens irgendwie weiter sagen, dass das ist nicht erlaubt, so, dass das Tabu bleibt bestehen. Bei Aufklärung ist in der Regel relativ nutzlos, weil es irgendwie, weil diese Triebdynamiken halt quasi aufklärungsresistent sind. Ne? So, was soll man noch machen? Das Einzige, was man vielleicht machen kann, und da kommt man ja wirklich in auch sehr merkwürdige Sachen dann, wie dann irgendwie Conny Wittmann, der dann sagt so, ja, wenn die merken, dass ich ein richtiger Mann bin, dass ich einen richtigen Händedruck habe und so, dann werden die mich schon akzeptieren. Ne? So. Und das ist natürlich so eine Form von Aufklärung, die ja wieder genau in diese Schiene geht. So, man muss besonders männlich sein, und was natürlich sofort eben auch Männer, die das halt nicht sind, genau wie aber auch Frauen, die das nicht sein können, sowieso schon dann von vornherein ausschließt. Und, ja. Genau. Also es ist, denke ich, schon mal so, was man rausziehen kann aus der Doku, ist zum einen, dass es eben darum geht, dass man eben nicht weiblich sein darf, also dass es eine Abgrenzung gegen Weiblichkeit ist, auch die Angst vor dem Schwulen und die Homophobie, weil was ja ganz viel kam, ist, so, das geht nicht, weil das ist ein Männersportart, das ist hart, das ist kämpferisch und so weiter. Und da darf man nicht verweiblicht sein. So, das ist der eine Punkt. Und der, Ja, und diese Angst eben zu verweiblichen ist halt auch der, wo ich jetzt nochmal weiter mit ansetzen will, mit einer Studie, die es gibt, mit Jungs, die 2004 gemacht worden ist von einem Frank Lammerding, der hat über männliche Identitätsbildung seine Doktorarbeit geschrieben. Und bei dem kann man nochmal schauen, wie dieses Männlichkeit sich eben in Abgrenzung eben an Weiblichkeit konstituiert. Ich würde euch einen Teil von der Studie einfach mal vorlesen. Also die Frage, die Frank Lammerding gestellt hat, er hat das tatsächlich in relativ vielen Gruppen gemacht. Das hat so 8., 9., 10. Klasse, Hauptrealschulen, Gymnasien befragt, immer in so Gruppengesprächen. Und dieses Gruppengespräch hier hat er wahrscheinlich als exemplarisch, weil ich finde es auch besonders gut gelungen, besonders exemplarisch vielleicht, wie werde ich zum Mann? So. Und war die Frage von Herrn Lammerding. Ja genau, da gibt es doch nichts zu diskutieren. Ist doch klar, dass wir jetzt noch jung sind und irgendwann Männer. Soweit wir nicht mehr in der Pubertät sind, sind wir halt Männer. Das wird man so ganz automatisch. Das war übrigens schon immer so und wird auch immer so bleiben. Genau, das macht die Natur von ganz allein. Da können wir eh nichts dran ändern. Das ist wohl so, aber du musst natürlich auch etwas dafür tun, damit die anderen dich als Mann akzeptieren. Ja, aber wie willst du denn so genau wissen, was du tun musst? Das ist doch wohl logisch. Wenn du dir nichts mehr vormachen lässt und deinen Weg gehen kannst, dazu gehört eine feste Freundin, ein Job und all das Zeug. Vor allem aber, wenn die anderen merken, dass du deinen Mann stehen kannst. Vor allem, dass einer stehen kann. Aber das heißt ja, immer wieder beweisen müssen, dass wir Männer sind. Irgendwie schon. Aber das sehen die dann ja auch optisch, meine ich. Nur aussehen wie ein Mann reicht trotzdem nicht. Beweisen musst du es dennoch. Und das ist doch eigentlich auch gut so, denn das unterscheidet uns ja auch von den Frauen. Ich meine, das sind halt Frauen irgendwie von Geburt her, meine ich. Die müssen doch nichts beweisen, außer dass sie vielleicht Kinder kriegen können. Genau, und wenn sie es nicht können, ist der Mann ein Schlappschwanz. Und Sex müssen die ja nicht können, das machen, das macht, muss ja der Mann alles machen. Also ich finde halt genau das irgendwie besonders gut, weil irgendwie das dann klar wird, also obwohl sie sicherlich keine poststrukturalistischen Theorien kennen, ne, wissen die, dass der Mann und Frau nicht von der Natur aus Mann und Frau sind, sondern dass man das erst werden muss. Dass man Mann werden heißt. Ne? Also ja, die Ersten sagen nicht, das ist von Natur aus, aber dann kommt ja unser Schlauer und sagt so, nee, das reicht irgendwie nicht. Ne? Die Natur ist nicht das Einzige. Und dann stimmen ihm daraufhin ja auch irgendwie alle dann irgendwann zu. Also das finden die dann die anderen ja auch relativ richtig oder kommt ja mit ihrer Lebensrealität auch einher. Ich meine natürlich, das ist, dass sie das dann in Abgrenzung zu Frauen, die dann für sie, also sie müssen das werden, das ist quasi eine Kulturleistung, Mann werden, die Frau muss halt jetzt nichts werden in ihren Augen. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber die muss natürlich genauso an ihrer Weiblichkeit arbeiten, wie die an ihrer Männlichkeit. Aber da spiegelt sich natürlich schon dieses gesellschaftliche Bild von Mann, der eben Kultur ist und Frau, die eben Natur ist und er dann eben auch aktiv und passiv. Ne? Diese ganzen Sachen, die wir gesellschaftlichen Vorurteile haben natürlich die Jungs auch schon ziemlich internalisiert. Ja, und was natürlich ganz interessant ist, was dann zu gucken, was heißt denn dann Mann werden für die? Ne? Was ist das denn? Also wenn es nicht die Biologie ist, so, zumindest nicht allein, sondern man das erst noch werden muss, dann Er sagt ja hier, dieser EM sagt ja relativ genau, worauf es da ankommt. Und das hat er eigentlich schon ganz gut so geblickt. Ja, dieses, hier, dieses, das ist doch wohl logisch, wenn du dir nichts mehr vormachen lässt, also Autonomie quasi, das ist nicht mehr so, du darfst eben dir nicht mehr von deinen Eltern und der Schule irgendwie alles gefallen lassen, sondern musst eine Autonomie entwickeln, eigenes Denken und so weiter. Ne? Und was er dann auch heißt, erwachsen werden, das nächste ist eben eine feste Freundin, also nicht mehr irgendwie mit vielen verschiedenen schlafen oder irgendwie schon gar nicht eben mit Jungs, das kommt noch später, und sondern eben monogam leben, einen Job haben, ja, und vor allen Dingen, dass du eben deinen Mann stehen kannst. Ne? Und das ist natürlich jetzt hier bewusst doppeldeutig, was die anderen ja dann auch sofort verstehen, deswegen anfangen zu kichern. Einerseits eben als Leistungsfähigkeit, so Leistungsfähigkeit eben im Sinne, man kann sich auf dich verlassen, du bist irgendwie, du bist jemand, dem man was zutraut, dem man irgendwie respektiert, und das andere ist natürlich, klar, irgendwie der Schwanz muss halt ausstehen. Ne? Es muss halt, und dass das hier schon so zusammenkommt, also Sexualität ist halt genau das eben, was eben mit dieser Leistungsfähigkeit auch so im Denken dann eben verknüpft ist. Ne? Und dann kommt der eine hier auch rein und sagt, genau, das müssen wir immer wieder beweisen, dass wir Männer sind, und dann, ja, das ist nicht so eine Sache von einem Tag, so doing gender quasi, ne? Das wissen die schon von selbst, dass sie das immer wieder irgendwie machen müssen. Ja, das wäre das erste Teil. Und ja, es gibt natürlich auch so einen bestimmten Stolz auf diese Handlungsfähigkeit, ne? Und das macht irgendwie auch deren Männlichkeit aus, so, das kommt da ja auch raus, also dass die Handelnden sind, dass die sich als Aktive und die das irgendwie dann alles zu leisten haben. Es wird dann zwar auch gesagt, so, da ist natürlich auch ein bisschen Neid zu sehen, ja, die Frauen, die müssen ja irgendwie nichts machen, nur wir, ne? Aber es ist natürlich auch andererseits dieser Stolz dabei, das ist irgendwie schon so beides, ne? Natürlich auch die Angst davor, das nicht hinzukriegen, die steckt da natürlich auch schon drin. Na, mit diesem Schlappschwanz-Geschichte. Vielleicht schafft man es auch nicht. Das ist natürlich auch möglich. Ja, und dann am Schluss natürlich auch nochmal das mit dem Sex. Und das ist nochmal dieser Zusammenhang. Ne? Sex muss man auch können, also dass der Mann quasi dann die aktive Rolle im Sex hat und da alles irgendwie auch. Zumindest in ihrer Vorstellung, ne? Also das sind halt in ihrer Vorstellung von Sexualität, sie dann alles leisten müssen. Hört sich natürlich auch noch relativ anstrengend an. Der Nachteil. Ja. Und jetzt kommt der nächste Punkt, ist das, wo sie sich dann überlegen, ob Schwule auch Männer wären. Das ist die nächste Frage, die Helga Manding Ihnen gestellt hat. Ist der Schwule auch ein Mann? Rein körperlich gesehen sind Schwule schon Männer, aber... Geistig sind die das ja auch. Nun, das macht ja eigentlich die Stärke des Mannes aus, die Potenz. Und dann das mit den Frauen, das haben die dann nicht. Das kann doch keiner verstehen, dass man darauf verzichten kann. Wenn du als Mann nicht mit einer Frau schläfst, bist du doch kein richtiger Mann. Doch, wenn du schwul bist, bist du doch kein Mann. Und warum nicht? Wenn du dich ficken lässt und rumläufst wie ein Weib, bist du doch kein Mann. Ja, aber dann ist er doch schwul und eine Transe. Stimmt, eine Transe ist schlimmer als ein Schwuler, wenn er sich ansonsten wie ein Mann benimmt. Genau, Transe ist für mich nicht mehr männlich. Ja, aber ein Schwuler ist doch nicht so ein richtiger Mann. Aber ein normaler Schwuler ist immer noch keine Frau. Ist vielleicht so ein Zwischending. Wollte ich gerade sagen. echt gute Ideen gekommen. Ne? Ich meine, das spricht ja ziemlich für sich. Ne? Also zum einen quasi, dass sie, ja, das schon klar ist. Also, dass, wenn du das mit den Frauen nicht schläfst, bist du doch kein richtiger Mann, dass genau das manchmal nicht ist, dass es, da steht das noch nicht drin mit der Aktivität, aber das kommt dann ja zwei Sätze später, ne? Dass, wenn du dich ficken lässt, dann bist du halt eben kein richtiger Mann. So, ne? Das, dann bist du eigentlich eine Frau, auch wenn du körperlich ein Mann bist. Hatte das jetzt eigentlich auch irgendwie einen erhellenden Charakter, das Ganze, oder war das wirklich nur eine Interviewsammlung und hat eigentlich nur etwas aufgedeckt und mehr nicht? Na, der wollte halt rauskriegen, wie männliche Identität eben funktioniert. Die Schüler laufen jetzt immer noch rum und überlegen, ob ein Schüler ein Mann ist. Naja, also ja, ob die jetzt, ob der mit denen auch Aufklärung gemacht hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Ob der die nur genutzt hat für seine. Das Buch, ich wollte mir das Buch mal kaufen, aber ich habe. Das kriegt man nicht. Das kriegt man. Das ist nur in. Es gibt nur in der AGB, also nur in der AGB habe ich es ausgenommen, aber es ist nicht mehr zu bekommen. Deswegen habe ich das eben damals mal ausgeliehen, das ist aber ständig ausgeliehen, das kriegt man nicht mehr. Das kriegt man nicht mehr. Ja, nee, ob die jetzt immer, wahrscheinlich laufen die immer noch so rum, wenn die nicht. Ja, sind jetzt 9 Jahre älter. Ja, vielleicht, das muss man schon dazwischen natürlich sagen, dass das natürlich so die kritische Phase auch ist. Ne? Das ist natürlich, muss man dazu sagen, dass eben gerade in der Pubertät natürlich mit dieser Identitätsfindung und mit der, wird man heterosexuell, homosexuell, ist natürlich die Abgrenzung auch viel stärker. So. Deswegen sind die da auch ja relativ offen. So in ihrem. Denn ich glaube, wenn du mit jemandem mit 25, 30 redest, kriegst du nicht mehr solche Antworten. Das glaube ich nicht. Ja, aber deswegen ist es natürlich eigentlich so ganz interessant, weil man da eigentlich so einen Einblick in so ein homophobes Denken bekommt. Und genau halt, was ich eben noch sehr interessant bin, dass sie eben diese Unterscheidung dann eben tatsächlich auch machen und dass schon klar ist, woran es dann liegt, dass man Homosexualität ablehnt, nämlich genau an dieser Passivität. Weil eigentlich ein aktiver Schwuler, das geht ja für die, ne? Das ist, finden die ja gar nicht so schlimm, ne? Wenn der Schwule aktiv ist und richtig männlich ist. Aber die haben das hier mit, es ist immer noch keine Frau, aber auch kein richtiger Mann, halt mit diesem Zwischending. Und ich würde sagen, weil das einfach Unsicherheit schafft, so. Das wäre meine Interpretation dafür, weil das für die Jungs Unsicherheit schafft, weil man das denen ja nicht ansieht, ob die jetzt irgendwie passiv oder aktiv sind. Ne? Und deswegen wäre jetzt auch meine These, dass eben deswegen auch Homosexualität im Ganzen abgelehnt werden muss, weil eben das immer so eine unklare Geschichte ist. So. Ja. Und so ist es dann eigentlich auch tatsächlich irgendwann tatsächlich egal, was man für einen Körper hat. Ne? Weil wenn man eben nicht das richtige Verhalten hat, dann ist man auch mit dem richtigen Körper kein Mann mehr. Ne? Und das ist natürlich schon immer die interessante Geschichte dabei. Ja. Dass das Passive, die untergeordnete Stellung abgelehnt wird, kann man sagen, hat ja wirklich historisch irgendwie eine lange Geschichte und auf die würde ich jetzt kurz irgendwie eingehen, weil ich denke, dass es ganz viel eben mit der Konstituierung von der bürgerlichen Gesellschaft zu tun hat, dass Passivität abgelehnt werden muss und dass es mit Verweiblichung und mit Weiblichkeit assoziiert wird. Und eben bei Männern abgelehnt wird. Und deswegen würde ich kurz zurück, greifen auf die Studie von Michel Foucault, der über das antike Griechenland und wie da eben mit Homosexualität umgegangen worden ist. Und das Interessante ist dann, dass man ja sagen kann, okay, dann gab es eben keine kapitalistische Gesellschaft, aber es ging auch im alten Griechenland darum, dass man irgendwie ein Bürger wird, dass man eine Herrschaft über sich selber aufrechterhält, eine Herrschaft über sich selber, um andere zu beherrschen und um eben ein freier Bürger in der Polis zu sein. So, und dass diese Subjektwerdung, dass sich relativ viel Ähnlichkeit hat mit der, die dann auch in der bürgerlichen Gesellschaft als Subjektwerdung, wo es ja auch darum geht, eine Kontrolle über sich zu errichten, um eben dann Herrschaft auszuüben. Und ja, also bei Foucault ist das, oder Foucault hat sich dann eben diese Reden von Platon und so weiter angeguckt und die ganzen, was die Griechen eben über die Liebe geschrieben haben und eben vor allen Dingen über die Liebe zum Knaben, über die diese homosexuelle Begehren von älteren Männern zu jüngeren, zu Jünglingen quasi. War für ihn deswegen so interessant, zum einen, weil er eine ganz andere Form gefunden hat, weil wenn sowas wie irgendwie wir jetzt unter homosexueller Identität, das gab es da nicht, auch sowas wie homosexuelles Begehren, was sich unterschied von heterosexuellen Begehren, es gab ein Begehren. Es gab das Begehren nach eben Schönheit und das konnte sich sowohl auf Jünglinge als auch auf Frauen beziehen und das wurde auch gleichermaßen eben wertgeschätzt. So, sowohl eigentlich sogar die Liebe zu den Knaben wurde höher geschätzt, weil die Knaben ja wertvoller galten. Wenn das Objekt wertvoller gilt, ist die Liebe auch höher. Allerdings gab es eben ein Problem. Also diese aktive Position war unproblematisch, aber die passive Position ist, wenn man jemanden liebt, muss auch jemand geliebt werden. Die passive Position war sehr problematisch, weil genau es eben dann im Griechenland nicht darauf ankam, liebt man Männer oder Frauen, sondern ist man aktiv oder passiv. Und das Passive war das Verwerfliche. Wenn man eben sich auslieferte, wenn man eben so ein Lustknabe war, wenn man irgendwie sich prostituierte als Jüngling, dann war es schwer, demjenigen zuzutrauen, dass er irgendwie wirklich ein freier Mann werden kann, der eben über andere herrscht, der anderen sagt, wo es lang geht, so später. Weil da musste er ja quasi sich selbst beherrschen und die aktive Rolle einnehmen. Und deswegen wurde wohl laut Foucault über diese Knabenliebe so viel geschrieben, weil die Position so schwierig war und eigentlich war es nicht verboten, dass man eben diese Position einnimmt, aber man musste sehr aufpassen. So, das war der Punkt. Also es ging nicht darum, man durfte das zulassen, geliebt zu werden und es ging auch, es war sehr klar, dass die älteren Männer dann nicht geliebt worden sind, sondern nur die jüngeren Männer. Und dass es halt um die Überwindung dieser Passivität, in der Überwindung dieses Wunsches nach, oder dieses Bedürfnis nach Passivität, was da aufscheinen durfte, dass man sich da aber zum Mann machte und dann quasi die Herrschaft über sich selbst errichtete und die Passivität quasi verdrängt dann oder dann nicht mehr auslebte. So. Und das ist natürlich schon der große Unterschied zu heute, wo schon allein dieser Wunsch nach Passivität gar nicht mehr auftreten darf. So, ne? Und das unterscheidet es. Und deswegen wäre meine These, dass Homosexualität eben als Ganzes abgelehnt werden muss, obwohl man eigentlich die Passivität meint, genau wie die alten Griechen die Passivität meinten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, also jetzt habe ich ja eine ganze Zeit davon geredet, dass man eben einen Teil eben verdrängt, dann müsste man sich ja anschauen, wie hat er sich irgendwie entwickelt, wie ist das entstanden. Und dazu kann man sich, finde ich immer ganz gut, auf die Psychoanalyse beziehen, auch auf die Adaption, und das mache ich jetzt hier in diesem Fall, auf die Adaption von Judith Batte auf die Psychoanalyse, weil es ihr genau um diesen Punkt dabei geht. Also laut Freud identifiziert man sich, ihr kennt ja wahrscheinlich den Ödipus so, ne? Der Junge identifiziert sich, liebt seine Mutter, hasst seinen Vater, die Überwindung dieser Liebe zur Mutter ist, weil er eben Angst hat vor der Kastration und dann eben den Wunsch aufgibt, sich dafür mit dem Vater identifizieren. Das ist aber nicht das Einzige, und darauf legt eben dann eben Jules Butler sehr viel Wert, obwohl es bei Freud auch schon angelegt ist. Der Junge identifiziert sich sowohl mit der Mutter als auch mit dem Vater. Also er identifiziert sich sowohl mit dem männlichen Anteil als auch weiblichen Anteilen. Und er begehrt sowohl seinen Vater als auch, dass er seine, nicht eben nur seine Mutter ist. Und er muss beide Wünsche verdrängen. Aber, und das sagt Judith Butler, den Wunsch nach der Mutter, den kann man, der ist dann ja klassischerweise aufgehoben, also man muss ihn aufgeben, darf dann aber irgendwie, wenn man groß ist, eben eigene Frau haben und so weiter. Aber Judith Butler sagt, sie nennt es immer das Gesetz, ich würde sagen, gesellschaftlichen Normvorstellungen und so, machen das so, dass eben man zwar als Kind also diese bisexuelle Anlage hat und sich mit beiden quasi begehrt und identifiziert, aber dass das homosexuelle Begehren und dass die Identifizierung der gegengeschlechtlichen des gegengeschlechtlichen Elternteils, dass diese beiden Sachen eben verdrängt werden müssen. So. Und dass die eben, was er sagt, immer verächtlicht werden machen müssen. Und weil sie sagt, die Identifizierung hört nie auf. So, also man muss sich dann immer weiter als Frau identifizieren, wenn man eine Frau ist, als Mann, wenn man ein Mann ist, muss aber quasi seine weiblichen Teile, wenn man ein Mann ist, abspalten, obwohl man sie auch hat, darf Frauen begehren, aber keine Männer, auch das muss abgespalten werden, aber das, sagt sie, das bleibt eben bestehen und es drängt immer nach, und der Prozess ist, dass das Mannwerden und das, eben das Frauwerden auch, heißt immer quasi, dass man immer weiter eben das homosexuelle Begehren immer weiter verdrängt, also immer wieder verdrängen muss. Das ist kein abgeschlossener Prozess. So. Und deswegen, man weiß es dann nicht, oder zumindest viele wissen es dann eben nicht, dass sie auch homosexuelles Begehren haben. Sie würden das sagen, das ist nicht so, aber das kommt dann quasi, und das wäre die These eben, dass das in sowas wie diesen homophoben Geschichten dann wieder rauskommt, und dass man es da dann erkennen kann. Und während eben die Männer so Judith Butler eben Angst haben vor dem Schwulsein, weil sie Angst haben zu verweiblichen, ist es bei den Frauen genau umgekehrt. Die Frauen haben Angst vor ihrer lesbischen Seite, weil sie dann denken, zu vermännlichen quasi und die Kastrierende zu sein. So. Also diejenige, die vermännlicht ist und die so weiß auch wie die Hexe und so weiter, dass das eben das ist, wovor die Frauen eben Angst haben und es deswegen abspalten müssen. Ja, jetzt nach diesen Exkursen würde ich nochmal zurückkommen wollen zur Studie von Herrn Lammerding. Und jetzt geht es um halt diese Frage, und das denke ich ist so nochmal so, wie kann das sein, wo taucht denn eigentlich die Homophobie auf? Schon mal gesagt, ja, wo taucht der Wunsch auf? Und ich habe gesagt, in der Homophobie, genau eben in der Angst taucht der Wunsch auf. Und das ist natürlich etwas tricky. Und dazu würde ich euch aber auch kurz ein Zitat geben. Lustigerweise kommt es genau, und das finde ich auch so spannend, es kommt genau an der Stelle, die Homophobie, an der Stelle, wo es um Toleranz geht. Also die werden jetzt gefragt, ob sie das tolerieren, ob die das okay finden. Und dann kommt, genau, und an der Stelle kommt dann die Homophobie. Wenn die das so wollen, ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde auch, dass jeder das selbst wissen muss, ob er schwul sein will oder nicht. Ja, logisch, solange der mich anfasst, ist das in Ordnung. Stell dir mal vor, dass dein Schwuler dich antätschelt, dass er dich so richtig angrabbelt und anmacht. Ich glaube, dann würde ich austicken. Dem würde ich auch so richtig die Meinung sagen, wenn es sein muss, ihm eine klatschen. Jawohl. Da wird es dann direkt auch richtig aggressiv, ne? Da geht es dann irgendwie, wird es gewaltförmig. Ja, und das finde ich ist eigentlich nochmal so ein gutes Beispiel dafür, dass diese Toleranz etwas ist, was echt so wirklich nur die Oberfläche irgendwie und alles sofort darunter ja, kommt dann aber, wenn die mich anfassen, ne? Wenn die mich angrabbeln. Deswegen hatte ich auch nochmal eigentlich so diesen längeren Ausschnitt von Christoph Daum gezeigt, weil ich gerade an dem irgendwie das so schön finde. Der bemüht sich ja ernsthaft, ne? Der bemüht sich irgendwie alles Mögliche, weil er weiß irgendwie, das kommt gerade nicht so gut an, ich muss hier irgendwie doch zeigen, dass ich nicht homophob bin, aber immer wieder kommt es durch, ne? Der kann ja keine zwei Sätze reden, ohne dass er irgendwie wieder seine homophoben Ausfälle hat, irgendwie, dass die armen Kinder irgendwie verführt werden oder vergewaltigt werden oder was auch immer. Ja. Und dass deswegen das so mit diesem der Bürgerschreck, weil eigentlich der Bürger ja eher für diese Toleranzteil steht, ne, kann man sagen, aber dass das quasi ist, was genau unter darunter schlummert quasi. Und dann würde ich mir nochmal gerne diesen Standardsatz mit euch so ein bisschen genauer angucken, also diesen, man hat nichts gegen Schwule, aber sie sollen mich halt in Ruhe lassen, ne? Und dieses mit dem gemeinsamen, mit dem Duschen, die Angst vor dem Duschen und dies mit der Seife, ne? Also dann wird hier sich niemand mehr nach der Seife bücken, ne? Das ist natürlich, also was ist da dann so die Idee dahinter, ne? Also wir würden alle Homosexuellen vergewaltigen sofort, ne? Einerseits finde ich, liegt da naheliegend, entweder wenn sie mit Frauen duschen würden, würden sie die auch sofort vergewaltigen. Ne? Also, dass das so das Einzige ist, was, wie sie sich das vorstellen können, wie man nackt irgendwie miteinander ist. Also, schon irgendwie strange. Oder sie müssen halt ihre eigenen Wünsche, nämlich der eigene Wunsch, dass man eigentlich quasi doch Sex auf diese passive Position mal haben will, die man aber sich nicht, die man sich aber ja nicht zugestehen darf. Also dass man selber sich hingibt, dass man sich fallen lässt. Das hatten wir ja da am Anfang, als Mann ist das ja nicht erlaubt. Ne? Diese, also auf jeden Fall nicht bei denen, die mussten ja immer alles tun beim Sex. Ne? Also es ist klar, dass irgendwo auch dieses andere Bedürfnis nach Hingabe, Passivität und so weiter, das muss ja irgendwo bleiben. Und dass das dann quasi das ist, was man sich nicht eingestehen darf und dieser Wunsch aber weiter existiert und man sich das nur denken kann als Vergewaltigung von außen, das ist als Überwältigung. Und dass man da dann ja das zugestehen müsste. Also dann kann man sich ja nicht mehr wehren quasi. So. Ja, so ist also die These, dass die heterosexuellen Männer die Schwulen dafür hassen, dass sie sie an das eigene Bedürfnis danach genommen zu werden erinnern. Genau, und dass das quasi, aber wenn man das jetzt nochmal überträgt, diese Leistungsgeschichte, ging ja nicht nur darum, also es war ja eng gekoppelt, wenn ich in der Sexualität was leiste, dann leiste ich auch was in der Arbeitswelt als bürgerliches Subjekt weiter. Und dass das so eng gekoppelt ist, also dass ich, wenn ich irgendwie die Passivität zulasse, dass es mehr ist als nur man hat eine andere Form von Sexualität, sondern dass das total hoch aufgeladen ist. So. Und das ist nämlich der Punkt, dass das mit Verweiblichung, also wenn man die passive Rolle zulässt, dass man dann verweiblicht und dass man genau diese Anforderungen, die man an sich hat, dieses, was wir da eben hatten, dieses sein Mann stehen da ganz am Anfang, dass man eben diesen Job hat und diese ganzen, und diese feste Freundin und diese Geschichten und am besten noch Auto und so weiter, dass man diese Geschichten nur bekommt mit einer gewissen Leistungsfähigkeit und die man eben auch, wie die Jungs es ja auch machen, mit der sexuellen Aktivität eben verknüpft. Und wenn man dann eben diese andere Rolle hat, dann ist eben die Sorge, dass ich dann auch als bürgerliches Subjekt nicht mehr funktioniere, was wir auch bei den Griechen hatten. Genau, die hatten genau diesen Punkt, dass Passivität in der Sexualität überhaupt gar nicht geht, weil man dann kein Bürger sein kann. Ja, und dass eben dieser Wunsch eben danach auszubrechen und dieser Wunsch irgendwie vielleicht doch nicht immer und überall immer Leistung zu bringen den ganzen Tag, dass es eigentlich dieser Wunsch ist, den man da abwehrt. Also dass es noch mehr ist als eben nur die Sexualität, sondern eben dass man halt insgesamt diese Passivität oder den Wunsch eben auszubrechen aus der Gesellschaft insgesamt, dass man das eben an den Schwulen und eigentlich auch an den Frauen dann festmacht, die das ja auch dann in ihren Augen nicht so leisten können, aber die sind ja schon quasi kastriert und deswegen können die das ja auch nicht so, ne, leisten in ihren Augen. Ja. Damit wäre ich jetzt auch an das Ende gekommen und wir können eine kurze Pause machen und dann diskutieren.